Tuki, Tuki. And now the sound of the news with Mike DePike. Ein jemenitisches Bombengeschwader unter dem persönlichen Kommando des Aga Khan befindet sich im Anflug auf Oberammergau. Damit ist der von der Arabischen Föderation ausgerufene Glaubenskrieg in eine neue Phase getreten. Papst Benedikt der 16. Scheiß Kehlkopfkrebs. Papst Benedikt der 16. hat inzwischen mit dem Krisenstab des Vatikan in einer stillgelegten Goldmine in Johannesburg sein neues Hauptquartier bezogen. Wie ein Sprecher der rhodesischen Regierung bekannt gab, sollen sich als Großwildjäger getarnte chinesische Guerillas und Einheiten der Schweizer Garde im Serengeti-Nationalpark verlustreiche Kämpfe geliefert haben. General Edgar Cumberland, der gestern überraschend mit den Präsidenten Agnew und Graham zu einer geheimen Aussprache im Weißen Haus in Las Vegas zusammengetroffen war, hat für heute Abend eine Sondersitzung der europäischen Hochkommissare im atlantischen Hauptquartier auf den Azoren einberufen. Andy Warhol, der große alte Mann der modernen Kunst, ist heute in einem Altersheim auf den Bahamas im Alter von 69 Jahren. Das interessiert doch keine Sau. Vielleicht mehr einen alten Otto auf den Tisch, Mann. Nach dem mysteriösen Verschwinden des Agenten Jerry Cornelius hat die Global Dream Police unter Führung von Bischof Beasley eine weltweite Suchaktion eingeleitet. Cornelius soll sich zuletzt als Mitglied des linkskatholischen bolivianischen Straßentheaters Los Muchachos de Lucifer in Havanna aufgehalten haben. Trouble. Auch das noch. Yankee-Tourist. Pass auf, was du sagst, du gelbe Sticktier. Sonst brenne ich dir mit dieser Laserkanone Loch in den Arsch, okay? Und jetzt nimm mal deine dicken, fetten Titten in die Hand. Ich muss diesen Cornelius sprechen und zwar pronto. Mr. Cornelius ist am Meditieren. Vielleicht kommen Sie in 2 oder 3 Jahren noch mal vorbei. In zwei oder drei. Hör mal zu, du Nachtwächter. Du scheinst nicht zu wissen, mit wem du redest. Mein Name ist Beasley. Bischof Beasley. Ich komme im Auftrag von Gott. Was zieht hier nicht, Bischof? Wir sind ein buddhistischer Laden. Du Idiot, du. Noch niemand von Gott gehört? Gott! Global Order auf die Fans! Naja. Hätt's ja gleich sagen können, Mann. Komm eben rein. Lahmarschiges Volk. Wenn das ganze Personal hier so ist, dann sehe ich schwarz für euren Verein. Das macht die dünne Luft, Bischof. Liegt nur an der dünnen Luft. Ja, ja. Mr. Cornelius zum Hauptportal. Mr. Jerry Cornelius. Zum Hauptportal. Kaugummi. Den danke. Das Diätleben. Diät? Was versteht ihr unter Diät? Ja, Aschenstäbchen, Mescalin und so. Organischer Shit eben. Das ist ja dekadent. Aber gesund. Aber nicht, wenn man solche Titten davon kriegt, ja widerlich. Ich will nicht wissen, was du unter deiner Kutte hast. Ja. Müde Arschloch, wie hier nicht gewesen wäre, dann wäre es früher gekommen. Ich sag doch, es ist dünne Luft. Unsere beschissene Klimaanlage. Ja, und wenn es dann auf den Bronchien hat, ist das besonders unangenehm. Wegen so einem Blöden hier, ich hab's eilig, Mr. Cornelius. Na, dann schieß los. Komm, ein Auftrag von Gott. Tja, haben wir schon gesagt. Ich soll Sie ins Hauptquartier nach Saigon bringen. Ah ja? Na, man hat doch einen Job für Sie. Eine Überraschung. Mehr kann ich im Augenblick nicht sagen, sonst... Sonst wäre es ja keine Überraschung mehr. Stimmt's? Also, was ist? Angenommen, ich habe keine Lust. Sir Mr. Cornelius, die Organisation, die es verstanden hat, Sie hier am Arsch der Welt aufzustöbern, die verfügt auch über die notwendigen Mittel, um Ihren Aufforderungen Nachdruck zu verleihen. Ja, ein bisschen geschraubt formuliert, aber das Wesentliche habe ich mitgekriegt. Na schön, Bischof, warum nicht? Ich werde sowieso allmählich ein bisschen langweilig hier oben. Kein Nachtleben, nix. Der Hölle mal. Ja, Zwiebel ist auch nicht mehr das, was es mal war. Gehen wir. Sehr vernünftig, ja, sehr vernünftig. Also. Na, das muss ich jetzt noch rausstellen. Alter Kundenwichser. Sag mal, Bischof. Ja. Arbeitet ihr wieder mit den Liputanern? Du wirst sagen, das ist unser Wärme hier von Braun, der ist aus der Rakete gefallen. Ja, ja, Verluste überall. Na, kommen Sie jetzt, kommen Sie. Miss Brunner. Sieh mal an. Das ist tatsächlich eine Überraschung. Muss ich schon um was Ausgefallenes handeln, wenn Sie mich hier erleben, in Ihren Top-Secret-Bunker reinlassen? Genau. Willkommen in Saigon, Jerry. Es ist immer schön, einen treuen alten Feind wiederzusehen. Ich bin erstaunt. So kenne ich Sie gar nicht. Stimmt, Jerry. Hat mich eben verändert. Es hat sich überhaupt vieles verändert. Sie haben zwar diesen Krieg mit verbockt und uns in eine Menge Schwulitäten reingeritten, aber schwamm drüber. Ich glaube, dass jetzt eine Situation eingetreten ist, in der Sie uns sehr nützlich sein werden. Es klingt, als wären Sie sich ziemlich sicher, dass ich da mitspiele. Absolut sicher. Sie werden gleich sehen, warum. Aber zuerst wollen wir rüber in die Kommandozentrale, damit Sie einen kurzen Eindruck vom gegenwärtigen Stand der Dinge kriegen. Mhm. Kommen Sie. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Aber das ist doch schon ganz eindrucksvoll, was Sie hier so rumstehen haben. Ja, wir mussten den Japanern ein bisschen auf die Zehen treten, damit sie diese interessanten Sachen rausgerückt haben. Verzeihung, Sir. Was ist, Bradley? Verzeihung, Sir, aber Montenegro bombardiert uns wieder. Montenegro, was ist denn das? Das ist diese neue südamerikanische Republik, Sir. Ach, die schon wieder. Ja, Sir. Mit unseren eigenen gottverdammten Raketen. Das ist doch schon ein dicker Hund, Mensch. Allerdings, Sir, ganz Ihrer Meinung, Sir. Was sollen wir jetzt machen, Sir? Was wir machen? Gar nichts, Mann. Lass sie doch ballern. Wir können uns nicht um jede wild gewordene Bananenrepublik kümmern. Sorry, Sir, aber Sie haben gerade Denver ausradiert. Louisiana ist auch schon ziemlich ramponiert und jetzt schießen Sie sich auf Mexiko ein. Mexiko? Damit tun Sie doch bloß ein paar Archäologen weh. Er könnte auch ein Ablenkungsmanöver sein, Sir. Ablenkungsmanöver? Wo haben Sie denn das hier, Bradley? Theorie von Wernher, Sir. Also gut. Setzen Sie sich mit den Typen in Verbindung und stellen Sie ihnen ein Ultimatum. Entweder Sie parieren oder wir hetzen den Stressler und seine Gorillas auf den Hals. Lassen wir mal die ganze Bagage annektieren, Basta. Ja, Sir. Na los, Mann! Stehen Sie hier nicht rum. Ja, Sir. Zu Befehl, Sir. Ist schon hart, wenn man mit solchen Nieten zusammenarbeiten muss. Kann man wohl sagen. Also Sie sehen, Jerry, die Situation ist recht chaotisch. Das mit dem dritten Wildkrieg war doch keine so gute Idee. Moment mal. Ich weiß. Wir wollen uns jetzt nicht damit aufhalten, wer mehr Schuld daran hat, Sie oder wir. Und jetzt kommen Sie, Jerry. Jedenfalls mit England fing der Schlamassel an. Und England ist nach wie vor der Wundepunkt. Dieser atomare Fehlschlag, der ihr Land vorübergehend aus dem Verkehr gezogen hat, ging ja schließlich auch ein bisschen auf ihr Konto. Aber wie gesagt, Schwamm drüber. Soll das ein Angebot sein? So ungefähr. Unser Problem ist, dass wir nicht wissen, was aus unserer Organisation in England geworden ist. Und aus unseren Anleihen. Wir haben einige unserer besten Leute hingeschickt, ist aber keiner wiedergekommen. Kann sein, dass die Strahlung immer noch zu stark ist. Vielleicht haben wir es auch mit einer neuen Spezies von Mutanten zu tun. Weiß der Teufel, wir müssen Klarheit haben. Wir brauchen jemanden, der die Lage für uns checkt. Sie meinen, ich lasche einfach ein und schluck Radioaktivität? Easy, Jerry, easy. Wir wissen, dass Sie sich mit diesem Wilhelm Reich und seiner Theorie von den Orgonstrahlen beschäftigt haben, die angeblich bis zu einem gewissen Grad gegen Radioaktivität immun sind. Sie sind gut informiert. Oh, wir wissen noch mehr. Wir wissen zum Beispiel, dass Sie vor 2 Wochen von Havanna aus einen Abstecher nach Brasilia gemacht haben. Die Radioaktivität in Brasilia liegt weit über dem Gefahrenpunkt. Ihr Test muss also erfolgreich verlaufen sein. Sonst wären Sie heute nicht mehr am Leben. Klingt logisch. Warum dieser Test? Weil Sie vorhatten, sich mal in England umzusehen, was aus Ihrem Underground dort geworden ist. Schön. Unsere Anlagen waren gegen einen Atomschlag mindestens so gut gesichert wie Ihre. Angenommen, unsere beiden Organisationen haben den Schlamassel überlebt, dann werden Sie versucht haben, sich gegenseitig auszuschalten. Wer wen? Das ist die Frage. Genau. Wenn unsere Leute übrig geblieben sind, wird Ihnen, Jerry, nichts anderes übrig bleiben, als mit uns zusammenzuarbeiten. Und wenn unsere Leute überlebt haben, Miss Brunner, ist das Ihr Risiko? Genau. Und das Risiko werden wir eingehen. Ein faires Angebot, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Sie sind misstrauisch. Kann ich gut verstehen. Deshalb habe ich noch eine kleine Zugabe zu unserem Deal. Kommen Sie. Haben Sie übrigens mal was von Ihrer Schwester gehört? Das soll ein schlechter Witz sein. Sie wissen genau, dass Catherine damals... Sie glauben also immer noch, dass Ihre Schwester damals draufgegangen ist. Wisst Sie aber nicht. Hören Sie auf, ich habe es doch genau gesehen. Irrtum. Unsere Leute haben Sie noch rausholen können. Sie hätte zwar eine Menge abgekriegt, aber sie war noch zu reparieren. Also Sie haben eine Art, sich auszudrücken, die ist einfach umwerfend. Für uns ist sowas ein rein technisches Problem. Wir leisten uns keine Emotionen, Mr. Cornelius. Ihre Schwester lebt. Und sie ist hier. Catherine! Hallo, Jerry! Raffiniert ausgedacht! Hallo, Jerry! Sie wollen mich also erpressen? Nein, nein. Sehen Sie, wir könnten Ihre Schwester als Geisel hier behalten. Tun wir aber nicht. Ich habe gesagt, ein faires Angebot. Dabei bleibt es. Catherine, lass mich umarmen. Lass das. Wenn Sie akzeptieren, können Sie Ihre Schwester mitnehmen. Sie sind Ihrer Sache verdammt sicher. Naja, mein Risiko. Ich akzeptiere, Miss Brunner. Okay. Die Maschine ist aufgetankt und startbereit. Komm, Catherine. Guten Flug, Mr. Cornelius. Guten Flug, Mr. Cornelius. So, Schwester, wir sind auf Kurs. Den Rest macht der Autopilot. Jetzt wollen wir erstmal einen Joint durchziehen, ein bisschen relaxen. Jerry? Ich habe einen guten afghanischen Schiss hier. Jerry? Ich bin nicht Catherine. Nur komm, Baby, was soll das? Ich bin nicht mehr die Catherine, die du kennst. Wieso? Die Leute von Miss Brunner, die mich wieder zusammengeflickt haben, die sagten, ich sei jetzt wieder wie neu. Aber sie hätten auch ein paar technische Verbesserungen vorgenommen. So. Das ist halb so wild. Ich bestehe inzwischen selber zu 70% aus Prothesen. Nein. Nur der Verschleiß ist sehr groß in unserem Job. Nein. Nein, Jerry, das ist es nicht. Ich weiß nicht. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Mein Kopf. Ich habe immer das Gefühl, ich höre Miss Brunners Stimme. Ich verstehe, die Alte hat dich programmiert. Sie setzt darauf, dass sie mich durch dich unter Kontrolle halten kann, klar? Sie hat gesagt, ich bin eine Zeitbombe. Zeitbomben kann man entschärfen, Baby. Und bei dir werde ich mir ganz besondere Mühe geben. Die alte Brunner ist nicht die Einzige, die in den letzten Jahren dazugelernt hat. Ich habe auch ein paar neue Sachen drauf. Nein. Mach dir keine Gedanken, dein Hirn ging mir wieder hin. Apache calling, Sacramento Tower, do you read me over? Apache, Sacramento, da passt uns ein Jacamo. Over. Quatsch, hier spricht Kanal Partridge, over. Apache. Sacramento is reading you. Over. Indonesische Potsau, hier spricht General Partridge. Ich versuche schon die ganze Zeit einen Funkspruch durchzukriegen, aber keine Sau meldet sich. Wir brauchen dringend Verstärkung, wir sind völlig umzingelt. Jerry! Wo es brennt, hier brennt es Menschenskind. Das halbe Fort steht schon in Flammen. Die Sicherheitsrot heute hauen uns hier in die Pfanne. Hör auf! Ich verstehe mal, durchhalten. Wir brauchen Fallschirmjäger. Mindestens ein Regiment. Geben Sie das an Hollywood durch. In Hollywood ist schon alles weg. Ich werde es mal in Las Vegas versuchen. Mir egal. Hauptsache, ich kriege meine Fallschirmjäger. Und sagen Sie diesen Eierköpfen, wenn nicht sofort was geschieht, haben wir hier ein zweites Yen Ben Fu over. Roger. Oh, das war das witzigste SOS, das ich seit langem gehört habe. Oh nein, so witzig ist das nicht. In Saigon hält man die Situation auf dem amerikanischen Kontinent für echt kritisch. Man befürchtet, dass sich die Schwarzen und die Rothäute zusammentun. Na, das wäre doch fantastisch. Und dann... Die haben sie anscheinend wirklich an den Hirnwindungen rumgefummelt. Du redest schon genauso wie diese Reaktionäre von der Global Order auf die Fans. Oh. Was glaubst du, wie die mich bearbeitet haben? Was haben die eigentlich alles mit dir gemacht, Baby? Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Mr. Cornelius. Ach, Jerry. Das sind also die technischen Verbesserungen. Transistoren, Printed Circuits, sogar der Voice-Print von Miss Brunner. Deine Emotionen sind aber noch intakt, oder? Ich kann nichts tun. Ich glaube, ich müsste gelegentlich mal testen, was noch bei dir intakt geblieben ist. Nein. Zum Beispiel, wie es mit deinen Hormonen aussieht. Hm? Lass das. Sorry. Vorher nur so ein Gedanke. Ernie, das Ding ist jetzt nur noch 120 Meilen weg. Wir müssen was tun. Ich versuche mal, Bob Pelida zu rufen. Da ist der Frankie drauf. Ich sag dir Bescheid, wir bekommen haben. Okay. Bob Pelida from Crabtree, Uri. Crabtree, this is Bob Pelida. Hey, Sir, da ist eben ein Notruf an General Partridge durchgekommen. Moment mal, Ruhe. Na, was ist? Hey, Sir, da ist Ihnen ein Notruf von General Partridge durchgekommen. Partridge, wer ist denn das? Kommandant von Fort Apache, Sir. Fordert Fallschirmjäger an. Fallschirmjäger, der ist wohl übergeschnappt. Wird auch noch mit ein paar besoffenen Rothäuten fertig werden. Wo sind wir denn? In Las Vegas, Sir. Na gut, dass Sie mich erinnern, Bradley. Ich habe nämlich langsam das Gefühl, ich bin in einem billigen Hollywood-Western aus den 30er Jahren. Wobei ich froh wäre, wenn ich das Budget hätte. Bei uns reicht nicht mal mehr zum Flammenwerfer. Wauze! Frankie, der Bursche nähert sich mit einer irren Geschwindigkeit. Kannst du auf 4,0 erhöhen? Okay, increasing to 4,0. Sir, was soll ich durchgehen? Na, sagen Sie diesem... Partridge, Sir. Ja, diesem Partridge. Gewartet, dass er innerhalb von 24 Stunden mit diesen Rothäuten aufräumt. Moment bitte. Wenn er sie mit Kuhscheiße bombardieren muss. Andernfalls lasse ich ihn für den Rest seines Lebens Latrinen schrubben. Okay, Achtung. Now. This is Bluebird 007. Vegas Tower, come in, please. Nichts. Versuch's weiter. Entweder die können nicht oder die wollen nicht. Ich habe keine Lust, die Landung beim Daumen zu peilen. Da unten ist ja alles voller Rauch. Der Indianeraufstand kommt anscheinend langsam auf Touren. Vegas Tower, this is Bluebird 007. Request landing instructions. Request landing instructions. Over. Vegas Tower, do you read me? Over. Mensch, die haben vielleicht Nerven. Moment, ich habe eine Idee, genau hier. Hier. Mayday, mayday. Big Bird is coming down. Big Bird's in trouble. Big Bird needs help. Okay. No. Big Bird, go away. Big Bird, come down. We should talk. Was? Das ist ein dicker Hund. Listen, man. You go away because Big Bird, come down. Go run and fuck you. No. Big Bird, come down. We should talk. Na, eben nicht. Jedenfalls wird jetzt gelandet. Frag sich bloß wo. Du! Schau mal da drüben! Zieh mal ein bisschen nach rechts! Naja, sieht aus wie eine Rollbahn oder wenigstens ein Highway. Ja! Okay. Here we go! Da! Das Vorsicht! Ein Suzuki ist da auf der Landebahn rum. Vorsicht! Ja! Die habe ich nicht gerechnet. Also, Murphy, du musst schon entschuldigen, dass ich dir hier in deine Revolution reinplatze. Ich warte einfach nur mal schnell auf. Runter! Ja. Oh. Also, du, wie gesagt, ich wollte mal schnell auftanken. Das hat sich gerade erledigt, nicht? Komm, gehen wir einen Hebel. Aber vielleicht kannst du mit einem neuen Vogel aushelfen. Klar, such dir was aus. Da drüben haben wir zum Beispiel was Schnelles. Eine LTV C-105 mit Schwenkflügeln, was ganz Feines. Du, werde ich mir gleich mal ansehen, wenn du nichts dagegen hast. Ich hab was dagegen. Jetzt haben wir uns 20 Jahre nicht gesehen und du hast nicht mal Zeit, um eine Flasche Whisky zu stemmen. Eigentlich hast du recht, wegen Auftanken bin ich ja gekommen. Hock. Gib her, du versoffenes Ass. Na? Oh. Ja, der Stoff ist echt gut. Original Jack Daniels. Jerry, denk an den Job. Ach ja, Casey. Dann nimm doch auch mal einen Schluck Feuerwasser. Nein, nicht für mich. Entschuldige mal. Das ist doch nicht etwa deine Schwester. Doch. Tag, Chief. Casey. Goddamn. Ich hab gedacht, ich gibt's nicht mehr. Oh. Mich gibt's wieder. Aber das ist eine lange Geschichte. Eure Medizinmänner machen auch Fortschritte, was? Naja, Chief, vielleicht können Sie uns was über den neuesten Stand der Dinge sagen. Das lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Trouble. Groß T, groß R, groß O und so weiter. Trouble. Oh, die roten Brüder scheinen doch bei ganz guter Laune zu sein. Das täuscht. Weißt du, seit wir damals in Washington das sogenannte Büro für indianische Angelegenheiten besetzt und auseinandergenommen haben... General Custer? Wundert nicht. Was, daran kannst du dich noch erinnern? Und seitdem denken die Jungs nur noch an Saufen, Plündern und Feuerzauber. Nee, du, der alte Schwung ist hin. Mit Ponys ist auch nichts mehr. Es fehlt einfach der richtige Drive, verstehst du? Wir könnten diesen abgeschlafften Kontinent schon längst wieder übernommen haben, aber die Leute ziehen nicht richtig mit. Die haben irgendwie, naja, kann man ja verstehen, besoffene Indianer und so. Mickrige Easy Riders. Schlecht fürs Geschäft. Ich weiß gar nicht, was du willst, Murphy. Du hast gerade Las Vegas kassiert und die beiden letzten Präsidenten in die Wüste geschickt. In die Wüste von Nevada. Und das da hier um die Ecke. Du sie auch wieder ausreichend. Ist ja klar, Murphy. Ich war immer davon überzeugt, dein Tag wird kommen, wenn du nicht vorher am Leberschaden eingehst. Dein Wort in Manitus Ohr. Jerry! Fuck. Jerry, denk an den Job. Okay, Chief, wir müssen langsam weiter. Danke für den Drink und keep the face, baby! Hawk! Vaya con Dios! Motherfucker. Nett von Murphy, dass er uns diese Mühle hier geliehen hat. Mhm. Scheint mal Frank Sinatra Jr. gehört zu haben. Mal Schleudersitze von Charles Eames, Stereo, Kurzwellenempfänger, alles da. Ja, ein fliegender Antiquitätenladen. Wahrscheinlich liegt da auch irgendwo noch eine Schnupftabakdose voll Kokain rum. Nein, Jerry. So, Kurs auf die Azoren. Ich denke, wir können abschnallen, mal ein bisschen nach hinten gehen. Mm, aber nicht zum Koksen. Ich vertrag das Zeug nicht mehr. Das ist ein echter Jammer. Du müsstest mal was für deinen Stoffwechsel tun. Hm? Nur dein Arsch ist aber immer noch der Alte. Ja, findest du das komisch? Okay. Lass uns doch mal hören, ob es im Westen was Neues gibt. Über die Entwicklungen an der Mittelmeerfront hat das südosteuropäische Oberkommando, wie bereits berichtet, eine strikte Nachrichtensperre verhängt. Oh. Was gibt's denn noch? Nee, du lass mal, das ist hochinteressant. Ist in den frühen Morgenstunden im Swimmingpool der deutschen Botschaft von Nairobi die bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Leiche von Colonel K. Sanders entdeckt worden. Was? Sanders? Wie kommt denn der dahin? Eine Erklärung der englischen Exilregierung auf Malta, wonach es sich um einen Ritualmord der Mau Mau handeln soll, wurde von Kenias Polizeiminister Kardinal Babatunde. Fantastisch. Sanders, der letzte christdemokratische Ministerpräsident der ehemaligen Anglo-Skandinavischen Föderation, war nach den sogenannten Londoner Zeitkrawallen ausgelöst durch die zwangsweise Einführung einer kultischen Zeitrechnung auf der Basis des berüchtigten Maya-Kalenders freiwillig ins afrikanische Exil gegangen. Ungeheuerlich. Das waren die letzten Meldungen des Vatikansenders Johannesburg. Es tritt jetzt eine Sendepause bis 17 Uhr ein. Unglaublich. Es ist reine klerikal-faschistische Propaganda. Aber du musst zugeben, es ist ganz gut gemacht. Sanders hat den Dritten Weltkrieg verbockt. Sanders hat die Franzosen zum atomaren Präventivschlag auf England provoziert. Und die bauen ihn als Märtyrer auf. Na klar, wahrscheinlich haben sie ihn auch selber umgelegt. Ich verstehe das nicht. Da ist es dauernd, die Situation in Westeuropa sei praktisch unter Kontrolle und in Wirklichkeit macht jeder, was er will. Ich bin wirklich gespannt, was für eine Erklärung unser Oberkommando für diese Zustände hat. Weißt du, deren Erklärung würde ich mir eigentlich gerne schenken. Du! Das interessiert mich aber, das würde ich genau wissen. Außerdem könnte es sein, dass die inzwischen neue Informationen über England haben. Na ja, dann lass es uns wenigstens kurz machen. Wir drehen ein paar Runden über Las Palmas und in der Zeit kannst du eine Videoschaltung machen und diese Typen vom Oberkommando checken. Hm? Ist ein Gedanke. Na dann mach mal. Mich brauchst du ja dabei nicht. Ich habe da hinten im Laderaum so einen alten Flipper entdeckt. Ich muss mal wieder auf andere Gedanken kommen. Identification, please. 23-09. 23-09. Commander Brunner. Stimmerkennung positiv. Bild negativ. Erklärung. Check. Bild positiv. Go ahead. Ich will eine Direktschaltung zu folgenden Herren. Cumberland, Lund, Fort Chemnitz. Check. Feldmarschall Lund. Sagen Sie mal, Lund. Verzeihung, Sir. Erlauben Sie mir, dass ich zunächst zu der außergewöhnlich gelungenen Verwandlung Ihres Äußeren... Lassen Sie die bourgeoisen Floskeln, Lund. Ja, Sir. Also. Sie haben in Ihrem letzten Bericht nach Saigon gemeldet, dass Sie zum entscheidenden Schlag gegen die Aktivitäten der fünften Kolonne im westeuropäischen Raum ausholen. Ja, Sir. Ich habe den Eindruck, es ist da beim Ausholen geblieben. Und der Schlag lässt nach wie vor auf sich warten, was? Sir, wir haben... Wie erklären Sie sich denn, dass es hier einen völlig intakten Untergrund gibt? Mit Propagandasendern und allem drum und dran. Das sind unsere eigenen, Sir. Wie war das? Sind unsere eigenen, Sir, psychologische Kriegsführung. Das kann jeder sagen. Wir haben damit außergewöhnliche Erfolge erzielt, Sir. So. General von Chemnitz hat eine Liste der befriedeten Gebiete zusammengestellt, Sir, wenn Sie erlauben. Na los, Chemnitz. Worauf warten Sie? Jawohl, Sir. Ich beginne mit den Metropolen. Altötting, Flur, La Coruña. Sagen Sie mal, was soll das? Die sind doch sowieso alle im Eimer. Was gibt's da noch zu befrieden, Chemnitz? Sir. Was ist mit dem Rest, Cumberland? Es ist nicht gelungen, der Wühlarbeit der subversiven Elemente wirksam entgegenzutreten. Es kann keine Einwände gegen die Entsendung der 3 Millionen Berater geben, außer, dass diese Entsendung schon viel früher hätte erfolgen müssen. Wie das ja auch der Krisenstab des Weißen Hauses in seinem Memorandum klar zum Ausdruck gebracht hat. Fassen Sie sich kurz, Cumberland. Yes. Eine Welle von Anarchie und Subversion geht durch Europa. Amerikanische Stärke wird diese Welle brechen. Amerikanischer Glaube, amerikanische Dynamik, amerikanische Dollars. Cumberland. Amerikanische Ideale, amerikanische Freiheit, amerikanischer Fortschritt, amerikanisches Know-how, amerikanische Siegeswille, amerikanische... Cumberland! Kommen Sie endlich zur Sache. Geht das schon wieder los? Hey! Ja, Jerry. Ach, die Scheiße, dich hat's ganz schön erwischt. Jerry, was ist denn passiert? Mir dreht sich alles von Augen. Die Brunnersche Fernsteuerung und dann will ich auf Touren. Jerry, hab ich wieder... Take it easy. Kein Kontrollsystem ist vollkommen und das von Miss Brunner scheint mir besonders anfällig zu sein. Oh, Jerry. Ich hab da schon die ganze Zeit so eine Idee. Jerry, ich glaube, ich muss mich mal eine Weile flachlegen. Ja, komm. Ich glaube, das Wasserbett hier dürfte gerade das Richtige sein. Mal sehen, was der frühere Besitzer dieser Windmühle hier für Musik gemacht hat. Ah. Kennst du das? Ah. Der Typ war ein großer Star. 60er Jahren. Aha. Starb an einer Überdosis. In London. In London? Irrer Zufall, ne? Mhm. Du, was machen wir gegen das Brunners Programm? Du hast doch gesagt, du hast eine Idee. Ja. Etwas, an das Miss Brunner möglicherweise nicht gedacht hat. Was? Ein Orgasmus. Ein Orgasmus? Was ist denn das? Ein Orgasmus ist eine elektrische Entladung im zentralen Nervensystem. Könnte sein, dass dadurch ein Teil des Programms gelöscht wird oder sonst wie durcheinander kommt. Klingt gut. Und wie macht man das? Naja, früher haben wir das öfter gemacht, aber die Erinnerung an früher hat man dir ja genommen. Jerry. Und das macht doch gar nichts. Lass sehen, das geht praktisch von allein. Ah. Deine Triebstruktur scheint jedenfalls ganz intakt geblieben zu sein. Du, ich weiß nicht, was du meinst, aber ganz schön. Ich finde, in diesem Fall sind unsere Overalls gar nicht nützlich. Geht vielleicht besser ohne, Baby. Hm? Baby, du bist richtig talentiert. Aha. Oh. Ja, vielleicht, vielleicht noch ein bisschen mehr als das. Mm. Interessant. Interessant. Oh, faszinierend, du. Mal ganz was Neues. Oh, nur so neu ist es auch nicht. Aber schön. Schön. Jemand ist, müsste uns aber inzwischen geortet haben. Sollen wir mal einen Spruch rausjagen? Nee, zu riskant. Wie hoch ist denn jetzt die Strahlung? Moment. 8000 Röntgen gleichbleibend. Das geht ja noch. Tja, das war mal England. Sieht eigentlich gar nicht so kaputt aus. Dein Orgasmus ist eigentlich eine sagenhafte Sache. Ja, macht Spaß, ne? Mhm. Ich bin doch richtig high davon. Ganz komisches Gefühl. Ich glaube, wir haben da einen richtigen Dreh gefunden. Ich meine, es ist die praktischen Auswirkungen. Ja. Ja, ich komme so langsam richtig wieder auf einen menschlichen Trip. Du, der Trümmerhaufen da vorne, das ist London. Wir müssen versuchen, eine Rollbahn zu finden oder eine Straße, die noch halbwegs intakt ist. Das müssen wir dann zu Fuß gehen. Ja. Es sei denn, es hat jemand zufällig sein Fahrrad stehen lassen. Dieses London ist auch zu nichts mehr zu gebrauchen. Höchstens noch als Geisterstadt für den Western. Aber die Luft ist rein, findest du nicht? Beinahe keimfrei. Und nicht mal ein Kadaver liegt hier rum. Dabei ist es doch erst ein paar Wochen her, dass... Ja, und die paar Fassaden, die hier noch rumstehen, die sehen auch aus wie neu. Ja. Du, das kriegst du mit keinem Sandstrahlgebläse hin. Ach. Baby, das war wohl dein erster Atomkrieg, was? Ja. Guck dir mal da die Schatten an auf den Hausmauern. Das waren mal Menschen. Die liefen da gerade vorbei, als der Atomblitz sie erwischt hat. Pft, aus. Ach so. Und da drüben, da ist Hotel Rushmore. Beziehungsweise das, was noch davon übrig geblieben ist. Jerry! Hoffentlich kommen wir durch den ganzen Dreck da durch. Jerry! Ha? Jerry! Ich hab doch gerade was gehört. Das klang wie Stimmen oder wie Funkverkehr. Du, ich hab nichts gehört. Wo kam das her? Das weiß ich nicht. Du, das sind vielleicht noch die letzten Ratten hier, die singen den Mutationsblues. Nein, Jerry. Das waren Stimmen. Wenn da wirklich jemand war, dann wird es allerdings höchste Zeit, dass wir hier von der Straße verschwinden. Ha ha ha. So, ich stelle mir gerade vor, da unten waren so ein paar verkrüppelte Albinos auf uns mit gezogener Knarre. Deinen Humor möchte ich haben. Oh. Alles klar, komm. Easy, Baby. So, dann wollen wir mal die Geräte checken. Übrigens, wenn du Hunger hast, da hinten sind Fassalien. Jerry? Ha? Jerry, ich kann mir nicht helfen. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist irgendwas faul. Hör mal. Wenn hier noch welche von der anderen Seite da sind oder wieder da sind, dann hätten sie uns schon lange vor der Landung geortet und jede Menge Zeit gehabt, uns abzufangen. Ist doch logisch, ne? Trotzdem. Ich weiß nicht. Easy, Baby. Die Luft ist sauber. Hast du doch selber gesagt. Also komm, die Anlage ist in Ordnung. Wir klappern jetzt die Bunker mal der Reihe nach ab. Du willst doch nicht etwa ein Codesignal rausschicken? Nein. Das juckt mich zwar in den Fingern, aber ich schätze, wir gehen erst mal auf Empfang und sehen, was kommt. Nichts, ha? Sieht nicht gut aus, ne? Jetzt mal die Reihe hier. Da. Moment. Also. Was sagst du dazu? Was ist denn das? Baby, das ist die Erkennungsmelodie von A4. Das ist ein Bunker 1,5 Meilen nordöstlich von hier, in der Nähe vom alten West London Air Terminal. Aber das ist ein Tonband. Das ist eine Endlosschleife, die läuft vielleicht schon seit Wochen. Auf jeden Fall besteht die Möglichkeit, dass da noch welche sind. Vielleicht sind die Jungs gerade unterwegs, vielleicht hast du vorhin tatsächlich Stimmen gehört. Na los, komm, das müssen wir sofort checken. Nein, das ist mir zu unsicher. Lass uns erst noch mal versuchen, ob wir Funkkontakt kriegen, Jerry. Das dauert mir zu lang. Komm, hier, wir nehmen auf alle Fälle die beiden Infrasoundspritzen mit, falls uns was über den Weg läuft, was nicht koscher aussieht. Easy, Baby, easy. Pass auf, du gehst auf der linken Seite und ich gehe hier lang, okay? Gut. Hey! Hast du das auch gehört? Ja! Das kam von da vorne. Das Nein, das kam von links, von da ganz drüben. Ach, ausgeschlossen, das sind sie. Jerry. Jerry. Hey. Das sind die anderen. Ihr Motherfucker. Das sind die anderen. Komm doch raus, ihr Idioten. Jerry. Ihr bekloppten Säue, warum haben wir keine Kinder? Warum seid ihr denn nicht draufgegangen? Los, kommt raus. Das sind die anderen, Jerry. Ihr Rushmore.